Ludwig der Bayer und das Problem der Weltlichkeit des Priestertums. Ludwig der Bayer steht in der gefälschten Überlieferung da wie ein anderer Heinrich der Vierte. Zwar lässt die Geschichte den Bayer nicht in Person nach einem zweiten Canossa pilgern, dafür aber lässt sie diesen deutschen König vor seinen päpstlichen Gegnern in brieflichen Botschaften derart hündisch winseln und sich charakterlich erniedrigen, dass selbst die grinsenden Kurialen zu Avignon über Ludwig gespottet haben sollen, er ist vor Verzweiflung verrückt geworden. Gott sei Dank sind wir aufgrund unserer bisher gewonnenen Erkenntnisse über die wahre Natur der sogenannten mittelalterlichen Geschichte in der Lage, auch dieses schändliche Lügengespinst zu zerreißen und vom echten Wesensbilde dieses stolzen deutschen Herrschers die Fälschungstünche abzuwaschen. Was ist denn nun in der uns überlieferten Geschichte Ludwigs des Bayern und seiner Zeit Tendenzlüge und Erdichtung und was ist die Wahrheit? Wir überlassen zuerst einmal der gefälschten Geschichte das Wort. Im Jahre 1322 hatte Ludwig die Streitmacht seines königlichen Nebenbuhlers Friedrich von Österreich in der Schlacht von Mühldorf besiegt und ihn selbst in seine Gefangenschaft bekommen. Durch diese Wendung schien also der deutsche Thronstreit endlich zugunsten Ludwigs des Bayern erledigt. Aber, so meldet die Geschichte, der römische Universalpapst Johann der 22. weigerte sich auch nach der siegreichen Entscheidungsschlacht ebenso hartnäckig wie vorher, Ludwig als rechtmäßigen deutschen Herrscher anzuerkennen, indem er immer noch mit seiner päpstlichen Approbation hintanhielt. Ein Approbationsrecht beanspruchte nämlich der Universalpapst, besonders in Hinsicht auf das Imperium, das Kaiserreich, dessen wichtigster außerdeutscher Bestandteil Oberitalien gewesen sei. Johann von Avignon tat also, als sei überhaupt noch kein rechtmäßig gewählter deutscher König vorhanden, gebärdete sich als Verweser des erledigten Reiches und bestellte den ihm gewogenen König Robert von Neapel, den Franzosenfreund und heftigsten Feind der Deutschen, zum Reichsvikar für Italien. Der junge König Ludwig, auch die gefälschte Überlieferung gibt das zu, war aber nicht der Mann, den irgendetwas auf der Welt einschüchtern konnte. Er übersah ganz und gar den Universalpapst mit seinen Approbationsrechten und sandte seinerseits einen deutschen Reichsvikar über die Alpen, um die vom Papst und König Robert bedrängten Ghibellinen zu verteidigen. Ludwig wagte also, gegen Johann von Avignon anzugehen, und das schlug dem Fass den Boden aus. Durch sein Eintreten für die Sache der reichstreuen Ghibellinen in Italien hatte sich König Ludwig die erbitterte Feindschaft Johanns zugezogen. Und der Universalpapst zögerte nicht, den rebellierenden König-Usurpator seine Macht fühlen zu lassen. Was tat er? Er eröffnete den Kampf, so berichten die Quellen, indem er im Oktober 1323 in einem an die Kirchtüren von Avignon angeschlagenen Erlasse, einem sogenannten Prozess, den Wittelsbacher bei Strafe des Bannes aufforderte, binnen 3 Monaten seine Würde niederzulegen. Ungesäumt habe sich Ludwig, so befahl der Erlass, vor dem päpstlichen Richterstuhl zu verantworten. Also eine förmliche Staatsanwaltszitation von Avignon her, wenn die Geschichte hier wahr reden würde. Und Ludwig der Bayer? Der deutsche Herrscher, melden die Quellen, nahm den vom Papst, also der Staatsgewalt, verkündeten Prozess bitter ernst. Vergeblich suchte Ludwig die Rechtmäßigkeit seiner Wahl nachzuweisen, vergeblich legte er auch energische Verwahrung gegen die Anmaßung der Kurie ein. Johann erwiderte die gerechten Beschwerden des Königs damit, dass er ihn im Jahre 1324 seiner Würde entsetzte und alle, die ihm fürderhin anhängen würden, mit dem Fluch der Kirche bedrohte. Seite 340. In mehreren Schriftsätzen, also Appellationen, deren Wortlaut uns überliefert ist, hat der Angeklagte Wittelsbacher dem Universalpapst gegenüber sein Recht beteuert und des Gegners Behauptungen zurückgewiesen. Eine kritische Begutachtung eben dieser Appellationen soll uns aber nun in die Lage setzen, das über den König geworfene Lügennetz an einer wichtigen Stelle zu zerreißen. Drei Appellationen sind überliefert. Erstens die von Nürnberg am 18.12.1323, zweitens die von Frankfurt am 5.1.1324 und drittens die von Sachsenhausen am 22.05.1324. Nehmen wir an, die Quellen böten hinsichtlich des Streitverhältnisses die lautere Wahrheit, so wäre es ja natürlich, dass der angegriffene König in den Appellationen die staatsrechtlichen Gründe darlegte, warum er rechtmäßig gewählter Herrscher sei. Aber merkwürdigerweise beschränken die Appellationen den Angriff nicht auf die staatsrechtliche Materie, sondern tragen ihn auf dogmatisches Gebiet. Ludwig schleudert dem Universalpapst den ungeheuerlichen Vorwurf ins Gesicht, er, Johann, sei ein Ketzer. Wie? Griff hier der König seine Beschuldigung aus der Luft oder hatte er Beweise für des Papstes Ketzerei? Worin sollte sich die Häresie Johanns kundtun? Um das verstehen zu können, müssen wir notgedrungen etwas abschweifen und einen kurzen Blick auf gewisse Ereignisse im Orden der Franziskaner, der Minoriten, werfen. Innerhalb des Ordens, so erzählt die Geschichte, waren Wirren ausgebrochen, die sich auf die von der Ordensregel hingestellte Forderung der apostolischen Armut bezogen. Neben einer weniger strengen Richtung sei im Orden eine Strömung aufgekommen, deren Anhänger Fratizellen oder Spiritualen genannt, das Heil in einer absoluten Armut erblickten, indem sie sich sogar sträubten, ein Eigentum an Dingen des täglichen Gebrauches wie Speise und Trank anzuerkennen. Obwohl bereits angeblich seit langem die Universalpäpste für oder gegen die Fratizellen Stellung genommen hatten, war es nicht gelungen, den Streit im Orden beizulegen. Schließlich geriet sogar der 1316 gewählte Ordensgeneral Michael von Cesena in Konflikt mit dem Papst. Es ist bemerkenswert, dass neben dem General auch der schon uns bekannte Wilhelm von Ockham und mehrere Provinzialobere und theologische Magister die Streiterklärung unterschrieben haben sollen. Es sei unumstößliche Wahrheit, dass Christus und die Apostel weder einzeln noch in Gemeinschaft je ein Eigentum oder Lehen gehabt hätten. Dieser Satz wurde nun von Johann den 22. als ketzerisch verdammt. In dieser geschichtlichen Darstellung angeblich minoritischer Ordensstreitigkeiten ist, wie immer in der Überlieferung jener Jahrzehnte, Wahres und Falsches innig miteinander vermischt. Da es ja am Anfang des 14. Jahrhunderts noch keine römische Universalkirche gab, so konnte damals auch noch kein römisch-katholischer Orden bestehen. In der Tat ist denn auch die angebliche Stiftung des Franziskanerordens durch Franz von Assisi eine Fabel und der heilige Franz selbst eine rein dichterische Persönlichkeit. Dieser Schluss folgt axiomatisch aus dem Generalergebnis unserer bisherigen Untersuchung und kann natürlich vermittels Sonderuntersuchung, zum Beispiel über die erdichteten Anfänge des Ordens, bestätigt und erhärtet werden, wozu aber hier keine Veranlassung besteht. Handelt es sich also beim Armutsstreit nicht um innere, theoretische Angelegenheiten eines angeblichen katholischen Ordens? Was für eine religiöse Bewegung findet denn ihren tendenziös verfälschten Ausdruck in den hier angedeuteten Zwistigkeiten?